Zur Unterstützung des Vorschlags der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DEVJK zur Veranstaltung des großen gesamtnationalen Einheitstreffens anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung des Vaterlandes veröffentlichte der Verein der Südkoreaner für Demokratie und Einheit in Japan am 7. Juli und die Europakommission des Komitees der Auslandskoreaner für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und das Netzwerk der Koreaner in Deutschland in letzter Zeit jeweils eine Erklärung.